Das ZK der Partei der Arbeit Koreas veröffentlichte am 8. Dezember eine Mitteilung über den erfolgreichen Abschluss des 200-Tage-Kampfes. In der Mitteilung hieß es, der 200-Tage-Kampf, der nach dem kämpferischen Appell der Partei durch die Generalmobilmachung der ganzen Armee und des gesamten Volkes am 1. Juni begonnen hatte, ging am 15. Dezember erfolgreich zu Ende. Er war ein Kampf des gesamten Volkes für kontinuierlichen Angriff und gewaltigen Ansturm, der es zum Ziel hatte, den Sieg im historischen 70-Tage-Kampf zu erweitern und zu entwickeln, dadurch den Geist des 7. Parteitages der PDAK zu verteidigen und das bedeutsame Jahr 2016 zum Jahr einer großen Blütezeit der Revolution zu machen. Er war auch ein beispiellos großer Kampf für die Schaffung des Geistes, der Entwicklung mit eigener Kraft und des Malima-Tempos. Für die Bewohner der nördlichen Gebiete vom Bezirk Nordhamgyong, die von einer in der Geschichte beispiellosen Überschwemmungskatastrophe heimgesucht wurden, führte man einen unerhörten Krieg für den Wiederaufbau dieser Gebiete, in dem alle menschlichen, materiellen und technischen Potenzen des Landes mobilisiert wurden. Auch unter diesen Umständen wurden an allen Fronten die hohen Kampfziele im 200-Tage-Kampf vorfristig erreicht. Das ist ein feierliches Wunder, das die grenzenlose Potenz der Stärke und Macht des Südkorea bewies. Der Einsatz der Armee und des Volkes der DVRK für den Sieg im 200-Tage-Kampf fand doch nicht unter friedlichen Umständen statt. Sie prägten sich den unbeugsamen Angriffsgeist von Baekdu und die Priorität der Entwicklung mit eigener Kraft tief in die Herzen ein, erhoben sich wie ein Phönix und erzielten an allen Fronten des 200-Tage-Kampfes glänzende Erfolge. So konnten sie im Dezember, Monat der großen Sehnsucht, dem Genossen Kim Jong-il einen erfreulichen Bericht erstatten. Die stolze Realität, dass das Südkorea alle Schwierigkeiten überwunden und den Gipfel des Sieges erreicht hat, zeigt eindeutig, dass die bösen Umtriebe der imperialistischen Reaktionäre die Wahrheit und Lebenskraft des Sozialismus nicht schwächen können und dass der Triumph der sozialistischen Sache, Sache für die Souveränität der Volksmassen, eine Wissenschaft ist. Der historische 200-Tage-Kampf wird in die Geschichte der PDAK und des Vaterlandes glänzend eingehen. Es ist für die koreanische Revolution die stolze Tradition und der unveränderliche Kampfstil, ohne Selbstzufriedenheit mit dem Erreichten ununterbrochen für einen neuen Sieg vorwärts zu schreiten und zu stürmen. Das Jahr Südsee 106 2017, ein Jahr der großen nationalen Feierlichkeiten, in dem der 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung und der 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il begangen werden, ruft die ganze Armee und das gesamte Volk dazu auf, sich voller neuer Hoffnung zum weiteren Kampf zu erheben. Die PDAK ist fest überzeugt davon, dass sich alle Angehörigen der Volksarmee und Bürger im Geist des Sieges im 200-Tage-Kampf größere Mühe geben, im bedeutsamen Jahr Südsee 106 2017, dem zweiten Jahr für die Durchsetzung der auf dem 7. Parteitag dargelegten 5-Jahr-Strategie für die Entwicklung der Wirtschaft des Staates, noch größere bewundernswerte Erfolge erzielen und dadurch einen größeren Fortschritt beim Aufbau des starken sozialistischen Staates machen werden.